2. Guten Tag, ich bin neu hier in Köln. Ich möchte mich anmelden. Guten Tag. Haben Sie das Anmeldeformular dabei? Ja. Brauchen Sie auch meinen Pass? Den Pass? Ja, den brauche ich auch.